Die heilige Maria ist erschrocken, als Engel Gabriel zu ihr kam, aber nicht von seinem Gestalt, von seiner Erscheinung oder sein Kommen, aber sie ist erschrocken wegen einem Wort. Das Wort heißt, gegrüßt seist du unter Frauen. Unter Frauen ist für Heilige Maria ein fremdes Wort, weil sie war eine Jungfrau. Jungfrau heißt noch nicht geheiratet und hatte auch keine Intention zu heiraten. Viele Kirchen behaupten, dass die Heilige Maria nach der Geburt Christi schon Kinder gehabt hatte und dass die Heilige Maria doch mit Josef geheiratet hatte. Stimmt nicht, weil die Heilige Maria selber war verlobt und Verlobung früher ist nicht heutzutage. Heute Verlobung ist ein Projekt, eine Abmachung, aber heißt kein Versprechen für heiraten. Aber früher Verlobung heißt heiraten. Sie war verlobt und sie lebte im Haus von Josef. Und Josef, nachdem der Bauch von Heiliger Maria groß gewachsen ist, hat entschieden, sie scheiden zu lassen. Warum? Weil er hatte Zweifel an sie. Also Scheidung kommt nicht ohne heiraten. Verlobung früher heißt heiraten. Und sie lebte im Haus von Josef. Aber trotzdem akzeptierte die Heilige Maria von Anfang an das Wort unter Frauen nicht. Sagt, wie kann das geschehen? Und ich kenne keinen Mann. Heilige Maria, du kennst schon Josef. Josef ist ein Mann vor dem Gesetz und vor dem Volk. Aber sie hat entschieden im Herzen, niemals zu heiraten, ihr Leben für Gott zu widmen. Das war ihre Intention. Aber wie kann man überprüfen, dass die Heilige Maria keine anderen Kinder gehabt hatte? Das ist deutlich. Diejenigen, die zweifeln, dass sie andere Kinder gehabt hatten, nehmen diesen Vers, als Jesus war. Und die Pharisäer sagten, ist Jesus nicht uns bekannt? Er ist nicht der Sohn des Tischlers und Maria. Seine Brüder sind nicht Josef, Jose, Judas und Salome. Und Jakob sind fünf Geschwister, hat ihn so behauptet. Und deswegen sagen viele Menschen, schau mal, das findest du in Matthäus Kapitel 13, Vers 27. In diesem Kapitel steht diesen Vers. Aber niemand hat erforscht, das ist leicht zu finden. In Johannes Kapitel 19, Vers 25 steht geschrieben, dass am Kreuz war die Heilige Maria, die Mutter Jesu, und ihre Schwester auch die Maria. Viele wissen nicht, dass die Heilige Maria hatte eine Schwester, auch die Maria hieß. Und sagt auch in diesem Vers, die Frau von Klopas. Und wenn wir noch lesen, auch in Matthäus 27, Vers 55, wissen wir, dass die Kinder Jakobus und Josef und Salome und so weiter, das sind die Kinder von der zweiten Maria, die Frau von Klopas. Die zweite Maria, die Frau von Klopas. Ebenfalls hat auch Heiliger Markus in seinem Evangelium das geschrieben. Es sind viele Verse, die das zeugen. Diese fünf Personen, die Geschwister Christi genannt wurden, sind seine Cousinen. Sie waren direkte Cousinen von Christus. Sie waren die Kinder seiner Tante, auch Maria. Viele auch wissen nicht, dass zwei Maria in einem Haus gab. Das war auch nicht üblich. Und heutzutage auch, es gibt auch nicht dieser selber Name zweimal wiederholt in einer Familie. Aber das war, weil die Heilige Maria im Tempel war und der zweite hieß auch Maria als Ersatz für diese abgegebene junge Frau im Tempel. Im Alten Testament Abishag aus Schonam war die letzte Frau von David und sie blieb als Jungfrau, weil David hat sie nicht erkannt als Frau. Und trotzdem, diese Abishag, weil sie die Frau eines Königs war, durfte niemals wieder heiraten, als Adonia sie heiraten wollte, hat Salomo ihn gerichtet und beurteilt. Sagt, du darfst nicht. Sie ist die Frau des Königs. Und das war. Und die Heilige Maria ist nicht die Frau eines Königs. Sie ist die Mutter der König, des Königs aller Könige. Früher haben sie die Bundeslade auf einem Wagen getragen von Palästina nach Israel. Und dieser war ein ganz neuer Wagen. Und darauf, danach, als das kam nach Beth Shams, durfte niemals wieder verwendet, niemals darf etwas darauf gelegt werden. Sie ist einfach geschnitten und als Opfer mit den zwei Kuhen dargebracht, weil niemand durfte auf einem Ort, wo der Bundeslader war, einfach sitzen oder etwas legen, weil der Bundeslader selber auch war ein Symbol für die heilige Jungfrau Maria. So gefährlich ist das. Wer konnte dies berühren? Osea ist einer der Leviten, war nicht aufmerksam, hatte die Bundeslade einfach falsch berührt und ist sofort tot. Wie kann jemand die Bundeslade einfach berühren und ohne Aufmerksamkeit zu zeigen und hatte nicht aufgepasst auf diese großen Dinge? Der Bundeslade ist Symbol für die Heilige Maria. Wer kann die Heilige Maria doch berühren? Als der Berg selber, der Berg Sinai, als Gott dort erschien, hatte der Berg gezittert und in Feuer und in Flammen gezündet und niemand konnte den Berg schauen oder berühren. Genau, die Heilige Maria ist wie ein Berg. In ihr ist Jesus. Wer kann danach die Heilige Maria als Ehemann berühren? Das ist unmöglich. Und warum? Was braucht die Heilige Maria? Emotionen? Sie hat Gott von ihrem Fleisch und in ihrem Bauch gehabt. Sie hatte den Heiligen Geist, hatte ihr ganzes Leben doch geheiligt und gewidmet. Was braucht sie? Kinder? Sie hat den König aller Könige. Sie braucht keine Kinder. Was braucht die Heilige Maria? Geborgenheit? Gott selber ist ihr Kind. Wer kann sie besser beschützen als ihr Sohn, Jesu? Also, logischerweise kann die Heilige Maria nie wieder heiraten und auch geschichtliche Weise kann nie die Heilige Maria wieder heiraten und die Bibel hat niemals behauptet, dass die Heilige Maria ist geheiratet. Und zuletzt Ezechiel Kapitel 44 gibt es eine Geschichte. Ezechiel hatte eine Vision gesehen, eine Tür im Osten und wir nennen selber die Heilige Maria die Tür, die zu uns Jesus dadurch gebracht hatte. Ezechiel sagt, diese Tür ist geschlossen und bleibt geschlossen und wird nie geöffnet, weil der Herr aller Könige ist dadurch gegangen und es war auch geschlossen und hinauskam, war auch geschlossen. Deswegen darf keinen Mensch darf hineinkommen durch diese Tür. Die Tür ist die Heilige Maria und ihre Jungfräulichkeit. Niemand kann das vorstellen oder behaupten, dass die Heilige Maria nochmal geheiratet. Und sagt auch Ezechiel, denn der Präsident ist dadurch gegangen. Sicher, Jesus ist hineingekommen, die Heilige Maria, ohne ihren Körper zu beeinflussen. Und er kam ebenfalls genauso. Die Heilige Maria ist Jungfrau gewesen und geblieben. Sie ist für uns die größte Fürsprecherin aller Zeit. Ihre Fürsprache sei mit uns allen. Amen.